Ilias von Josef Maria von der ewigen Weisheit. Das Palladium. O Muse, Tochter Zeus und Mnemosyne, sing du der Griechen großen Sagenkreis. Den Raub der Helena und Trojas Sühne, und singe von der Göttin schön und weiß, die Gab des Paares Helena begehrt, die Pergamos im Feuer hat verzehrt. Ich bin der Sänger Zeus, der droben wohnt und welchen angerufen Troja hatte, dass er vor seinem Zorne sie verschont, der Charis-Vater und der edle Gatte, der Königin, an welche Troja glaubt, Gebärer schöner Weisheit aus dem Haupt. Und Ilion rief flehende Gebete, da sie die Burg in Asien gegründet, zur Götterstadt im Himmel, Stadt der Städte, wo Zeus regiert, der Vater Zeus. Gesündet hat Troja, Vater, gib ein Zeichen uns, dass du uns liebst, ein Wort gib deines Munds. Brandopfer ihrer innigen und ganzen Hingabe flammten auf an den Altären, Propheten singend den Altaren tanzten und rufen an die Göttin aus den Meeren, die Mutter schöner Liebe, dass sie gebe, des Trosts den Göttern wohlgefällig lebe. Da stieg der Rauch der Opfer und Gebete zu Zeus hinan, dem König aller Götter. Sein langer weißer Bart im Winde wehte, und seine Stimme sprach wie Donnerwetter und donnerte durchs ganze Himmelreich. Mein Töchterchen Minerva komme gleich. Die Tochter Zeus, die Jungfrau, mit den holden, violen, blauen Augen kam heran. Gold war der schönen Charis-Gürtel, golden, der Himmelskönigin Sandalen an den bloßen Füßen, golden war der Flaum auf der Minerva Arm, ein holder Traum. Sie kam herangeschwebt so lind und leise und setzte sich zu ihres Vaters Füßen. Sie blickte aus den blauen Augen weise und sagte leise mit den honigsüßen Gesang der Stimme, mit der Weisheit Hönig: O, was begehrt mein Vater und mein König? O Ewiger, ich bin dein Töchterlein, aus deinem Haupte hoben deine Hände, jungfräulich mich, bekleidet, keusch und rein, seit jeher bin ich deine Magd. So sende, wohin du immer willst, die Jungfrau nur, wen soll ich segnen dort in der Natur? Ja, du hast recht, sprach Zeus, ich möchte segnen, mit Segen segnen alles Volk von Troos. Zum Zeichen meines Bundes soll es regnen im Frühling im Gefild von Pergamos, und Sonne scheinen soll in Troja auch, und ihres hauche holder Hoffnung Hauch. Ja, Tochter, meine Botin Iris möge am Himmel malen ihren bunten Bogen, die sieben schönen Farben sind die Wege, auf denen Göttliche zu wandeln pflogen, hernieder und hinan, denn himmlisch heiter ist ihres Bogen eine Himmelsleiter. Auf dieser Himmelsleiter steige du, jungfräulich, gleich nach Asien hernieder und bringe meine Segensgrüße zu dem Volk der Trojaner. Komm dann wieder. Doch lass auf Erden dein Palladium, für meine Nähe ein Mysterium. Zeus sprach's, und gleich stand das Palladium als Allerheiligstes in Ilion, der Weisheit Gegenwart, Mysterium der Liebe Zeus, der Burg gespendet von Minerva, König Priamos verehrte, die Friedenskönigin, die Schild bewährte. Da traten aus der Nacht die Parzen vor, drei Mäuren mit den Schicksalslos geweben, sie sangen ihren schauerlichen Chor: Komm, Liebe, Troja mög im Grund zerbeben, zerschellen an des Mittelmeeres Saum durch eines Weibes Wollust, süßen Traum. Der Seher kündete das dunkle Los, das er gelesen aus des Schicksals Gründen. Hekuba wird aus ihrem Mutterschoß gebären, er wird uns werden zu unseren Sünden. Das Kind, das Priamos geboren wird, ist Trojas Brand, den ihm das Weib gebiert. Hekuba jammerte, und Priamos als Asiens Völkermutter schwanger ward. Der Stern des Unheils über Pergamos trifft uns mit seinen heißen Strahlen hart. Ausweichen müssen wir dem Schicksal, wenn es möglich wäre, uns Unterworfenen. Das Kind ward in die Wildnis fortgebracht von einem Sklaven, der es morden sollte, doch über seinem Schwerte Mutter Nacht und Zeus mit seinem Zornesblitze grollte. Da gab der Knecht den königlichen Sohn an einen Hirten nahe Ilion. Der Hirte zog den Knaben auf und nannte ihn Alexander, Männerüberwinder. Von Fürstenblute war der Unbekannte und Fremdling in der Schar der Hirtenkinder. Anmut und Stolz die Lippe ihm umblühte, so wuchs er auf und reifte im Gemüte. Er hütete die Herden auf den Weiden und ruhte in dem Schatten hoher Wipfel, als ihm erschien ein Mädchen weiß und seiden, im Dunkel leuchtend auf des Ida-Gipfel. Da traf ihn Amors Pfeil mit Honigglut, entflammte Paris königliches Blut. Oenone floß das dunkelblonde Haar in Locken auf die Schultern weiß verhüllt. Die Augen waren groß und wunderbar und wie der grünen Mond in Ebenbild. Fließendes Licht, die herrliche Erscheinung, schien himmlisch alles irdischen Verneinung. Sie war die erste Liebe jenes Paares, den alle Bauern Alexander nannten. Er liebte sie so sehr, dass Göttin Charis und Eros heiß in Eifersucht entbrannten. Da sandte Eros seine Gallespitze ins Herz Oenone gleich Zeus Wetterblitze. Oenone gleich dem Jüngling Paris grollte und wandte sich zu einem blöden Bauern mit blauem Stoppelbart. Denn Paris sollte das Schicksal Asiens und Trojas Mauern erfüllen mit verschmähter Liebesglut. Da lächelte die Göttin auf der Flut. Und Eros legte seinen Bogen nieder, und Charis eilte zu dem Hochzeitsfest, da Hymnen tönten Hymenäos Lieder, weil sich zu einem Sterbling niederlässt die Göttin Thetis, blau wie Meer und blank. Da reichte wäre des Apfels Frucht zum Zank. Wärest die schönste Göttin von den allen, die Himmelskönigin mit Goldsandalen, die Jungfrau, deren Bild nach Trost gefallen, die Liebliche, die alle Maler malen. Und Charis lächelte des Sieges sicher, als alle Königinnen königlicher. Und Amor nahm die Feder einer Taube und strich der Charis ihre Taubenbrust. Da sang die Nachtigall der Myrtenlaube und seufzte nach dem Rosenstock voll Lust. Da sang Elysium der Schwanengenius, als er den Mund geschaut der schönen Venus. Ilion von Josef Maria von der ewigen Weisheit, der Apfel der Schönheit. Und Paris ging in seinen Weidegründen, bei dunkler Pinien süßem Wehmutschatten, um die Erinnerungen aufzufinden, die ihm Oenones schöne Augen hatten in seine Hirtenseele eingeprägt, wie Licht des Mondes sich ins Moosbett legt. Der Wind von Süden murmelte im Laub, und Mondschein silberte die grünen Blätter. Der Mondentaube feuchtete den Staub, und Vöglein sangen in dem Sommerwetter ein süßes Schluchzen süßer Liebesleiden, und Lämmer lagen schlummernd auf den Weiden. Und keine Nymphe zeigte sich im Strauch, den Liebeskranken liebenswert zu trösten, und einsam war die Mondin, einsam auch war Paris, welcher nicht einmal zum Größten der Götter rufen konnte, so verstummt ging Paris in sein Lammfell eingemummt. Da nahm er sich aus seiner Hirtentasche die Hirtenflöte, das geschnitzte Rohr, und blies, als ob er nach dem Winde hasche, und seine dunkle Klage sich verlor in die unendlich abgrundtiefe Nacht, da sehr verloren der Verlassene wacht. Zur Linken lag ihm Asien so dunkel, zur Rechten der Europa Griechenland, sein Herz dazwischen blutiger Karfunkel, zerrissen innerlich, Doch unverwandt erstarrt in des Herzens tiefe Gründe, ob er Renonens schöne Augen finde. Er tauchte aus des Herzens Tiefe auf und aus dem Himmelreich der dunklen Nacht, ein Licht wie ein Gewölk in vollem Lauf und wie Gesänge voller süßer Pracht, warums Gewölk der Herrlichkeit ein Singen, da leicht sich drei Personen näher schwingen. Und vor den trauervollen Jüngling trat die Himmelskönigin im blauen Kleid, bestickt mit Sternen und dem Pfauenrad. Der Göttermutter sah des Paares Leid und blickte voller Huld auf seine Trauer, daß ihn durchschauerte ein ernster Schauer. Da neigte er sich Hera zu begrüßen, die ihn umgab mit himmelblauen Strahlen. Er lag vor ihren schmalen, bloßen Füßen, den duftenden in goldenen Sandalen. Und da hob Hera ihre Himmelsstimme, erhabener Hoheit und mit sanftem Grimme. Die Königin des Universums fragt den trauervollen Hirten, ist sie ihm die Allerschönste, wenn er solches sagt in dem Geheimnis des Gesprächs intim, macht Hera ihn zum Völkerhirten gleich, wie Mazedoniens Alexander reich. Die Göttin überleuchtet ward von der erhabenen Tochter Zeus, der Jungfrau Weise, die trug den schwarzen Mantel samten schwer, und ihre süße Stimme klang sehr leise, dieweil sie ihn ansah aus blauen Augen, aus denen möchte jeder Weisheit saugen. Ein schwarzer Schleier ihr das Haupt umwallte, umkränzt vom silbernen Olivenkranz, wie göttliche Erinnerungen hallte die Stimme aus dem Antlitz voller Glanz, des Paares wollte gleich die Jungfrau grüßen und ihr die schlanken weißen Hände küssen. Blauäugige Minerva, schön bist du, du holde Jungfrau voller Anmut lind, dein Reden reicht mir in das Herz die Ruh und ist für meine Seele Salböl lind. Minerva sagte, meine Schönheit preise, dann mach ich dich wie meinen Platon weise. Da zuckte auf ein Feuer im Gewölke, und Paris ward ein Scheit in Feuersglut. Die Glut fraß seine inneren Gebälke, die Herzenskammer ward von Meeresflut und Spritzern weißen Schaumes überschwemmt. Da sah er Aphrodite, die sich kämmt. Aus perlmuttfarbenem Horn geschnitzt der Kamm, den sie aus hochgesteckten Haaren zog. Sie wrang die Haare aus wie einen Schwamm, die Haare nass von schaumigem Gewog. Dann ließ sie ihre Hennalocken wallen, die ihre bis zu der schönen Hüfte fallen. Orangen war ihr Mantel umgeschlungen, und grün wie Maienmyrten war ihr Rock. Auf Idas Gipfel junge Zicklein sprangen, und Widder blökte laut und Ziegenbock, und Lämmer liefen an dem Hange nieder. Sie spielte mit den Feuerlocken wieder. Dann wand sie sich aus ihres Mantels glühen und ließ den Rock wie grüne Wogen fallen, wenn Blättern Rosen sich in Morgenfrühen den Tauben ihre Taubenbrüste wallen, und Rock und Mantel sanken Erden hin, und Venus stand im Seidenkleid hauchdünn. Vollkommene Figur, so süß umfloß die transparente, hingehauchte Seide. Sie hielt die Lockenflut vor ihren Schoß und barg den Urquell allem Lust und Leide und barg mit ihren roten Lockenspitzen der tauben weißen Brüste rote Spitzen. Da schüttelte die Göttin ihre Locken, da schwenkten an den Ohren Silberketten, da fielen aus den Locken Blütenglocken, oh, sich in diesen Blüten süß zu betten und zu entladen lüsterne Beschwer, war Paares gänzlich trunkenes Begehr. Um ihren nackten weißen runden Arm trug sie gewunden eine Silberspange, die Augen glühten glühend heißen Charme, da stand er wie ein Hase vor der Schlange und wollte in der Augen Feuer mehren, von dieser Schlange lassen sich verzehren. Gleichgültig, ob er Weiser oder Sieger, als Tor und Unterliegener, er wollte gefressen werden von dem Weib, dem Tiger Hyrkaniens, dem er als Fleisch sich zollte zum Opfer, diese Bestie zu versöhnen. Der Grausamsten gab er den Preis der Schönen. O, dieser Apfel aller Schönheit preis, gebürg den Äpfeln deiner runden Brüste. Ah, gib mir nichts, denn gäbest du, ich weiß, in Todesabgrund stürzten mich die Lüste, die ich von Aphrodite kann empfangen, der himmlischen, umschlungen von den Schlangen. Wie eine braune Bären kommst du, hart ist deine schreckenvolle Grausamkeit, o liebliche Urania mit Bart. Lustspenderin und aller Menschen Leid, gewaltig deine Schönheit, groß, sehr groß ist deine Liebe, ist des Grabes Schoß. Da lächelte die Göttin süß betörend, wie Nachtigallen, Turteltauben, Rosen, und sang so honigsüß und Paares hörend, vernahm ihr Girren, Gurren, Schmelzen, Kosen. Geliebter Jüngling, lieber Hirte Paares, ich bin die Gnadenvolle, ich bin Charis. Für deinen Lobpreis, deiner Seele Schau, geboren aus der größten Liebe, ja, verheiß ich dir die allerschönste Frau ganz Griechenlands, die schöne Helena. Mit ihr erlebe du der Liebe Glück, bis ewig du zerschmilzt in meinem Blick. Ilias von Josef Maria von der ewigen Weisheit, der Raub der Helena. Gesandt von seiner Liebesgöttin Charis, ging von dem Ida-Weidegrund nach Troos, der göttlich überwältigte Hirte Paris, und dort entdeckte er sich Priamos als Königssohn. Und gleich durch dies Entdecken durchfuhr die Königsgatten heißer Schrecken. Und Paris trat in seiner Brüder Rat und stand da herrlich an dem Säulenpfosten und rief die Jugend aus dem ganzen Staat zu einer Reise, die von Troos im Osten nach Sparta gehen sollte, fern im Westen. Er rief, als riefe er zu Hochzeitsfesten, »Euch, Brüder, lest sich aus der Liebe Charta, mir von der Göttin überreicht. Vertrauen müsst ihr Uranier im Lande Sparta erwarten, Brüder, euch die schönsten Frauen. Die allerschönste aber wartet da auf Paris nur, die schöne Helena.« Rief einer der Vernunft geweiht ein Bruder, der die Gemahlin schon im Hause hatte, »Lenkst du ins Spartanerland dein Ruder, tritt dir entgegen an dem Strand der Gatte, der Helena, der Täuberich, der Taube, der lässt nicht zu, dass man die Schöne raube. Was soll ein Gatte mir, der ihrer ja nicht wert, der ihr kann nimmer da genügen, der blöde Menelas, der Helena? Ich will der Venus Meeresflut durchpflügen und schmeicheln ihr und loben gleich den Lobern, und werde sie mit schönem Schmuck erobern. Da machte Trojas Jugend sich auf Fahrt und fuhr die Wogenkämme auf und ab. Von Aphrodite ihre Flotte ward geführt durch dunklen Wogentales Grab und auf des hellen Schaumes Gipfelspitzen, wo Venus Zaumes Blüten sie umspritzen. Und Paris nach der langen Reise stand, benetzt von blauen Meeresweißem Sprühen, an Spartas Felsenküste, an dem Strand im roten Mantel, ganz aus heißem Glühen nach Helena und schwärmendem Begehr. Die Feuersonne tauchte aus dem Meer. Er trat zu Menelaos Fürstenhaus, doch Menelaos war auf Meeresfahrt. Da trat aus ihrer Halle hold heraus die schöne Helena, und offenbart ward in der Schönen, die vor Schönheit glühte, die ganze Herrlichkeit der Aphrodite. Rotbraune Locken wehten lang im Winde, die Augen glühten blau wie Abendsterne, die herrliche Gestalt wie süße Sünde, so süß und weiß wie bittere Mandelkerne. Mit bloßen Füßen stand sie an der Küste, aus ihrem Kleide quoll in ihre Brüste. Der Henna Locken holdestes Verwirren verwirrte Paris seine Mannesseele, der süßen Turteltauben Stimme girren, und ihre Augen blitzende Juwele durchzuckten ihn wie Schauer, da sah er niederstürzen Trojas Mauer. Er hatte keine Macht mehr über seine von Wonne und von Lust durchzuckten Glieder. Als er im Angesicht der Frau alleine ihre legte seinen Schatz von Asien nieder und schenkte Seide ihren Silberketten, sie bloß von aller Seide hinzubetten. Der Ohrgehänge Lapislazuli tat sie an ihre weißen Muschelohren, und zwischen ihre Brüste hängte sie die Silberkette, die sie sich erkoren, und tat den Ring vom Finger ab, den hatte als Fessel angelegt der alte Gatte. Und in der Nacht, als alle Mägde schliefen, trat Helena im weißen Seidenkleid zum Jüngling Paris, und die beiden liefen zum Schiffe, legten ab und fuhren weit im Mondenschein, der Silber niederfloß und schlummerte wie Tau in ihrem Schoß. Und Aphrodite trat zu Aeolus, der Winde König, dass er helf und bliese. Er blies die ganze Nacht lang voll Genuss und endete in einer leichten Brise, als Helena und Paris angekommen, an einer Liebesinsel Meer umschwommen. Aurora stieg herauf mit rotem Glühen von roten Rosen, welche glühten Gold, und Aphrodites Meeresfluten sprühen, und Welle wälzt sich um und Woge rollt, und Spritzer süß zerstieben an dem Felsen, da Helena und Paris girren und schmelzen. Sie bauten sich ein Bett in Moos und Rosen und lagerten in Maien Myrtenlauben, wo sie wie Nachtigallen schluchzen, kosen am Tag der Liebe wie die Turteltauben, und spielen Krieg in Liebeslustgefechten und Hals und Halsinn ineinander flechten. Ah, da floh Daphne nimmer vor Apoll, ah, da floh Syrinx nimmermehr vor Pan. In allen Muscheln Wonnesang erscholl, betörend wie ein grenzenloser Wahn. Da lag und ferne rief ein Widerhopf in ihrem Schoß des Jünglings schöner Kopf. Da bettete den Leib die liebe Frau, so schön, als wäre Venus ihre Ahnin, in des kristallnen Teiches klarem Tau, und war so weiß und schön wie eine Schwanin, und lächelnd aus dem Kelche einer Seeros den Pfeilern legte mit dem König Eros. Und da sie beide gingen an den Flüssen und wähnten in Elysens Paradiesen zu sein, da sie sich heiß und lange küssen, da hörten beide einmal Eros niesen. Ein Segen ist es ja, wenn Eros niest, wenn lieblich Mund und Mund zusammenfließt. O, welche Lippen wundervoll geschwungen! O, diese Lippen immer da zu küssen! O, welche Flut von Honig auf den Zungen und in den Gaumen Milch in Überflüssen! Da müssen Amoretten kommen, Boten der Venus Mund an Mund zusammenzuknoten. O, wie durchbohrten ihn der Brüste Spitzen, die offen dargereicht dem Kuss der Lüfte. O, welche Glut in ihre Augen blitzten, und Lohe flammt beim Schwanken ihrer Hüfte. O, welch ein Schauer durchzuckend ihn durchfloß, da er den Apfel der Kalippi goss. Und schließlich ganz in seligem Ermatten verlor er schlummernd sich in ihren Schoß. Da trat er träumend in das Reich der Schatten, da bleich die Lilie blühte bei dem Moos, da sang den Hochzeitssang der Liebe Orpheus, und Mohnmilch spendete das Horn des Morpheus, und all die Seligkeit, der Wonneschaum des Liebeszaubermittels Helena, tat ihm die Pforte auf zu einem Traum, da er der himmlischen Urania als Seelenschatten voller Furcht begegnet und Charis voller Gnade Paris segnet. Und war es da der Mund der Helena, der schimmerte wie schöner Scharlachrot? War es der Mund gar der Urania, den er geküsst, und war er also tot? Ein lusterfüllter Augenblick der Zeit, wie eine Ewigkeit von Seligkeit. Ilias von Josef Maria von der ewigen Weisheit. Opferung Iphigenias. Und Menelaos war zum Zorn, zum Rächer, und rief zusammen das ganze Griechenland, zu jagen den verfluchten Ehebrecher und seine Gattin, und er hob die Hand, zurückzuholen, die ihn so geschmäht, und Priester beteten ein Kriegsgebet. Ihre Götter, lasset Hellas heilig jagen, zu strafen die an uns begangene Sünde, dass wir die wilden Asiaten schlagen, gibt unseren Segeln gunstgeschwellte Winde. Wir wollen Troja um zum Trümmer schaffen und darum segnet unserer Rache Waffen. Um heimzuholen, Spartas Helena, geraubt durch Asiens und Paris Schuld, gerufen von der Insel Ithaka, ward jener, der berufen zur Geduld, der Dulder, auch genannt der Listenreiche, Odysseus, der dem Gotte Hermes gleiche. Gerufen ward vom Volk der Myrmidonen Achilles, der Göttin Thetis Sohn, verborgen bei den Mädchen, ihn zu schonen, war der von seiner Mutter. Spott und Hohn Odysseus lockt ihn aus der Frauenkammer. Er nahm zur Hand des Zornes Donnerhammer. Sein Freund Patroklos ging mit ihm auf Fahrt, zwei Herzen beide wie in einem Busen. Das Lob der Freundschaft wurde offenbart von Jovis Töchteren tiefgeschoßten Musen, dem zyprischen Poeten Heros, Achillpries der erblindete Homeros. Der Völkerfürst war aber Völkerhirt des Menelaos Bruder Agamemnon. Auroras Rosenpforte goldverziert ging auf, der goldene Säulenschaft des Memnon ertönte als der Ausfuhr Hellas Flotte zu jagen eine schuldbefleckte Motte. In Aulis aber blieben alle Winde dem Meere ihrer Meeresreise fern. Man mutmaßt einen Frevel, eine Sünde, befragen soll der Seher seinen Stern und schauen Gotteszeichen, die nicht trügen, und lesen Weisung aus den Vogelflügen. War es nicht Kalchas, der Seher war? Er war vom Amte des Tiresias, dem einst war Thebens Schicksal offenbar. Nun aber fragte Herzog Menelas den Seher, was die himmlischen der Rat missmutig machte. Was ward offenbart? Und Kalchas sandte den Propheten Schüler von 14 Jahren aus mit einem Pfeil und einem Bogen, der aus sommerschwüler Luft schoss sich das Orakel für das Heil und pflückte Federn ab und brach die Flügel und legte frei das Eingeweid der Vögel. Und Kalchas nahm das Innere der Tiere. Apollon rief er an, der war der Geber jedweder Prophetie. Er sah die Niere und sah das blutige Herz und sah die Leber. Da ward er von Apollon aufgeklärt, dass Schwester Artemis den Wind verwehrt. Latona, Mutter du des Gottessohnes, als Schwan in den Olivenbaum umschlungen, gebarst du so weiß wie Milch des Mondes, einsam am Eiland Delos Meer umschlungen. Der Jungfrau Sternbild zog die reiche Bahn, ah, die göttliche, jungfräuliche Diana. Diana, wer mag da die Nase rümpfen? War immerwährende Jungfrau keusch und rein, zog durch den Wald mit schwesterlichen Nymphen, stand bloßen Fußes auf dem Mondenschein, so rein, dass sie in Wahn Aktäon hetzte, als er an ihrer Blöße sich ergötzte. Der Seher sprach, die Säule klang des Memnon am Strand von Aulis. Wollt ihr Helena heimholen, muß der Hirte Agamemnon die Tochter, Jungfrau Iphigenia, der Göttin Artemis abopfern heute, sonst werden alle wir des Todes Beute. Und Agamemnon kalt befiel des Bangen, göttlichen Schreckens, als er dieses hörte, Diana über weißen Mondes prangen, herrschst du jungfräulich, als die nie betörte, ich wähnte immer dich so sanft und mild, und bist ein Götze voller Blutdurst wild. Sieh, meine Tochter Iphigenia, der Klytämnestra vielgeliebtes Kind, sie ist viel reiner ja als Helena, das Leben Iphigenie lässt den Wind für immer schweigen, nie die Schiffe treiben, für immer Hellas hier in Aulis bleiben. Von Ithaka Odysseus, listenreich, rief von den Zelten Iphigenia, wir geben dich dem Held Achilles gleich, er liebt dich sehr, seit er dein Auge sah. So komm nur her, komm hier zum Brandaltar, und Iphigenie erschrocken war. Achill soll ich dem Hohen mich vermählen, an seinem Heldenleibe mich entleiben. Gewiss, er hat die edelste der Seelen, doch ich will immer eine Jungfrau bleiben. Da sah die Jungfrau ihren Vater weinen, und Licht sah man die Jungfrau weiß umscheinen, und Kalchas trat zu Iphigenia, Diana will zum Opfer deinen Leib. Sonst wäre nimmerdar wäre Helena heimholen dieses ungetreue Weib. Und Iphigenie sprach Diana, ja, ihre Göttin weiht sich Iphigenia. Der Priester salbte sie mit Öl der Myrrhe und schichtete auf dem Altare das Holz. Ach, Agamemnon war die Seele dürre, er fluchte Helenas verfluchtem Stolz und fluchte aller Asiaten Lüste, dass er nun seine Tochter opfern müsste. Und Iphigenia war bei dem Fluch, als trüge sie den Fluch auf den Altar, ihn aufzuopfern dort als Wohlgeruch, auf daß der Segen werde offenbar, war doch die Gottheit gut. Sie werde schon segnen die göttliche Parthenion. Als Iphigenie in die Flammen steigen, entblößt von ihrem weißen Schleier wollte, war einen Augenblick lang tiefes Schweigen, die Gottheit ihrem Opfer Achtung zollte, und eine weiße Hirschkuh, keusch verhuscht, trat leise aus dem Dickicht Dorn umbuscht. Das Volk sank in die Knie und sank den Jubel und merkte, da es der Diana sang, in ihrem götterfrommen, frohem Trubel, daran nicht, daß eine weiße Wolke sank, die trug die Jungfrau Iphigenie fort an einen fernen, unbekannten Ort. Und als man endlich es bemerkte, brachte der Gottheit man das Fleisch der Hirschkuh dar, nur Kalchas an des Trankes Opfer dachte, und plötzlich bliesen wieder wunderbar die kunstgeschwellten Winde Richtung Osten, umsonst gegebene, die nur Glauben kosten. Und Griechenland lobpries mit lauten Stimmen die Göttin Artemis Parthenion, die ließ in ihrer Gunst die Jungfrau schwimmen und auch die Flotte nun nach Ilion, um zu befreien die schöne Helena. Und selig pries man Iphigenia. Ilias von Joseph Maria von der ewigen Weisheit, Tod des Cygnus. Aus einer Schar von Nymphen ragte einsam die anmutsvollste Nymphe voller Grazie hervor, die mit den Schwestern oft gemeinsam sich lagerte bei Pinie und Akazie und sich erging in bunten Blumenreichen und badete allein in stillen Teichen. Evadme war ihre Name und sie war melische Nymphe aus dem Schaum geboren, aus welchem Aphrodite wunderbar in ersten Tagen stieg. Und traumverloren ergab sich ihrer Seele Sinnlichkeit, oft einer stillen Nymphentraurigkeit. Evadme sang wie Nachtigall in Töne, betörend einen Gott mit dem Gesange. Ich bin die Braune und ich bin die Schöne, und von der Sonne braun ist meine Wange. Braun bin ich wie Rosinen Indiens, und in Atlantis einst die Nacht im Lenz. Und weil sie rein war von des Taues Bade, und weil sie aller Nymphen schönste war, erwies der Meeresgott ihr seine Gnade und nahte ihrem Schatten wunderbar. Nichts Sicheres wissen die Poeten von Evadmes Segen durch Poseidaon. Der Meeresgott zog sich zurück mit Rauschen im Schatten seiner silberweißen Möwen, den Muscheln der Tritonen lang zu lauschen und dem Geheul der bärtigen Seelöwen. Und Meeresrosse bäumten sich wie Gischt, da sich der Gott die Meeresfrucht auftischt. Evadme aber in dem Blumengarten schwoll an wie eine reifende Granate. Sie mußte neunmal Lunas Nahen erwarten, bis sie gebar, wenn jener Stunde nahte, vom Himmelreich gleich einer Liebesflamme, Lucina ihre, die göttliche Hebamme. Evadme aber starb bei der Geburt, da einem Sohne sie das Leben gab. Ein neues Leben tauchte aus der Furt, des Lebens Mutter sank ins Wassergrab, und so gebar Evadme aus dem Leide geliebten Kindes strahlenweiße Freude. Die Götter aber ließen nicht allein Evadmes Sohn, sie gaben ihm zur Mutter ein Wesen, welches strahlend war und rein, die Lippe gold wie Honig, und wie Butter so weiß und fließend floss es auf der Bahn hin, aus Charis Herde war es eine Schwanin. Die Schwanin zog im Wasser ihre Kreise und barg das Kind im schimmernden Gefieder, und kam die Nacht, dann sang die Schwanin leise Evadmes Sohne süße Wiegenlieder. Sie tauchte oft hinab, wo Fische balgen, das Haupt, das Kind zu nähren mit den Algen. Man sah den Sohn den Schwanenhals umschmiegen, und an dem Schwanenbusen innig glühen. Die Schwane nahm ihn mit auf ihren Flügen und sang ihm von Elysium Prophetien und pries der liebe Gottheit, dachte Charles, als Stella Matutina, Stella Maris. Und als die Schwanen aufgezogen hatte, Evadmus Gottes Spross, verließ er sie. Er ward ein Bräutigam, er ward ein Gatte, und er erfüllte eine Prophetie und ward in Asien ein kleiner König. Ihn liebte alles Volk und hieß ihn Cygnus. Er herrschte weisheitsvoll in Kolonä und war ein treuer Freund im Priamos. Er kämpfte auch, dass Asien widerstehe dem Sturme Hellas auf die Festung Tros und stand in der Skamandra-Ebene mächtig, in schimmernd schöner Rüstung prunkend prächtig. Die Griechen aber stellten Zelt an Zelt am Ufer auf und glaubten an den Sieg. Mit Cygnus aber kämpfte Asiens Welt und zog mit ihrem Schwane in den Krieg. Für Zeus und Paris riefen sie zur Schlacht, und weiß stand Cygnus in der schwarzen Nacht. Er stand bewaffnet auf dem Silberwagen, der war geziert mit silbernem Gefieder. Man sah ihn mit dem goldenen Schwerte schlagen, hellenisches Gelichter tödlich nieder, dass in den Staub die Ströme Blutes flossen. Und da kam an Achill mit seinen Rossen. Achilleus schlug sich tobend eine Bresche, der mit dem Schwerte durch die Krieger fährt. Er warf auf Cygnus seinen Speer von Esche und schlug an seine Schulter mit dem Schwert. Da stak der Eschenspeer an Cygnus Seite. Und auch das Schwert bereitete ein Leide. Von rotem Blut bespritzt war seine Rüstung, von rotem Blute aller seiner Mannen. Er lehnte sich verwundet an die Brüstung des Silberwagens, floh doch nicht von dannen, rief vielmehr Worte zu dem Held Achill. Ich sterbe erst, wenn es mein Vater will. Du kannst mich noch so mit den Waffen schlagen, für Asien will ich das alles dulden, weil alle wir seit ururalten Tagen der Mutter Asia die Treue schulden. Will ich hier sterben für die Asiaten, durch Hellas Hades gleiche Hassestaten. Achilleus brannte zornig seine Seele vor dieses Königs heldenhaftem Ende, da legte er ihm an die Schwanenkehle mordgierig seine blutbefleckten Hände, und Cygnus Seele hat sich fortgeschwungen. Achill war von der Tat wie Weines trunken. Ja, Cygnus Seele hat sich fortgeschwungen auf seines Schicksals vorgeschriebene Bahn, und in der Todesstunde ist erklungen der Sang der Seligkeit von einem Schwan. Denn da erschien die meerschaumweiße Schwanen als Genius und seiner Seele Ahnen. Die Schwanen nahmen ihre Silberschwingen die Seele ihres Sohnes und flog hin, die Seele ihres Sohnes heimzubringen in ihres göttlichen Vaters Halle in der tiefsten Tiefe auf dem Meeresgrunde, dass dort geheilt ihm werde seine Wunde. Die Schwanin ließ sich auf den Wogen nieder, da tat sich auf Atlantis Perlentor, vier weiße Schwäne sangen Lobpreislieder und Tänze tanzte rings der Nymphenchor, um das Muschelhorn blies der Triton, und offenbar ward Neptuns Muschelthron. Die bunten Farben um den Thron gezogen, verschönerten der Muschel Perlen und Glanz, und Neptun sprach wie Rauschen weißer Wogen, und stille war des Meeres Tiefe ganz, als rauschend murmelte Poseidaon, sei mir willkommen, mein geliebter Sohn. Und aus der schwesterlichen Nymphenkreis trat seine Mutter vor, Evadme schön, und alle Silberschwäne sangen leis, und die Tritonen stöhnten ihr Gestöhn, und alle Nymphen waren ein Getuschel, Evadme ist Poseidons schönste Muschel. Die Haare fielen ihr wie schwarzer Tang, gewandet war sie bloß in Fischernetze, in allen Muscheln rauschte Rauschgesang, der Gott des Meeres sich an ihr ergötzte, als Braut für seine göttliche Begehr. Er krönte sie zur Königin im Meer. Ilias von Josef Maria von der ewigen Weisheit. Kassandra. Apollon hieß des Göttervaters Sohn, der wollt erwerben an reine Braut. Er gäbe Gnadengaben ihr als Lohn, dass sie das Licht der schönen Zukunft schaut, dass sie hinaufsteigt in dem Schwanenwagen Apollons in das Glück nicht auszusagen. Apollons Antlitz war die reine Sonne, die rot versank im Land der Hyperboreer. Er trank in schwarzer Nacht in Abgrundbronne, und aufgefahren ist der Gott der Seher aus der Aurora roten Rosenpforte, ganz Asien zu weihen mit seinem Worte. Er fuhr gen Himmel in dem Feuerwagen, vor dessen Rädern goldene Funken stieben, wie Flammenzungen, alles auszusagen, Apollons Feuersglut, Apollons Lieben, das keiner gänzlich und genug erkannte. Sein Herz, das sich zu einer Jungfrau wandte, er sah im Gärtlein sie von Pergamos, im Myrtenschatten und bei purpurroten Adonisröschen aller Schönheit groß, an einer Schnur mit unzähligen Knoten, der Charis perlmuttfarbene Perlen zählen, die frömmste aller asiatischen Seelen. Er sah sie in das goldene Haar gewoben, ausschauen aus den blauen Augensternen, in meeresblauem Kleid und Rosenroben, da Sappho lesbische Gesänge lernen und singen zur Kithara den Gesang der Kytheraia, weiß und lilienschlank. Am Ida-Hange weideten die Lämmer sich an der Quelle des Skamander labend. Die Jungfrau schwieg so sanft und still im Dämmer, den blauen Schleier legte ihr der Abend um ihrer Schläfe Granatapfelscheibe. Der Geist der Seher nahte sich dem Weibe. Apollon, lieblich wie ein Genius, wie ihn der Griechen Grottenbilder malen, mit goldener Rose auf dem weißen Fuß, im Haare des Vesperdiademes strahlen, trat in den Myrtenhain und Rosengarten, sich in das Herz der Jungfrau umzuarten. In seiner Rechten hielt er Feuerpfeile, doch nicht das Glutgeschoss von Eros Bogen, vielmehr zu bringen Licht zu Asiens Heile, das Licht geboren aus den Meereswogen, geboren aus dem Meere des Orients, das Licht erstanden liebevoll im Lenz. In seiner Linken hielt er eine Leier, als Gott der asiatischen Poeten, die sangen Gottes Sohnes Friedensfeier, als geistgesalbte heidnische Propheten, als ein Gesang der Liebe gib dich hin, Apoll, der reinen Jungfrauseherin. Sie, Trojas Tochter, lebte rein jungfräulich, um nur das Wort der Schauung zu gebären. O wehe, was ich sehe, ist sehr greulich, und Troja niedersinkt in Flammenmeeren. Apollon sprach, dein Herz sei immer offen, dem Sohn des Vaters Zeus, so darfst du hoffen. Kassandra, denn so hieß die Seherin, erblickte mit des reinen Geistes Schau den Genius des Lichtes. Herr, ich bin zur Liebe nicht bereit. Ich bin Jungfrau, die aller Mannes Liebe sich verwehrt, auf das sie heilige Worte nur gewährt. Da lachte Eros höhnisch auf dem Schoß der Aphrodite im Olympus droben. Er spannte Glühe Leidenschaft Geschoss, dass Cynthius die Sinne glühend toben. O Zeus, den blinden Eros bald entwaffne. Und wieder lachte Cynthius an Daphne. Wie war er reinst in Liebe heiß entbrannt, da taumelte der Sonne Flammenbahn, in Flammen setzend Meeresflut und Land, mit Cynthius entbrannter Liebe Wahn, Sehers Wahnsinn, eines Gottes Narrheit, wahre Jungfrau Daphne alle seine Wahrheit. war Daphne seine Liebe und sein Leben, die Jungfrau voller Anmut, rein und jung, nichts anderes als inniges Verweben mit ihr und ewige Vereinigung des Gottes mit der Jungfrau hold und hehr, war Cynthius unendliches Begehr. Er stieg von seinem lichten weißen Throne, verließ die Herrlichkeiten im Zenit und wandelte durch süßer Träume Mone und sang verliebt ein langes Liebeslied von Schönheit, welche seine Augen sahen, der Jungfrau, der er wollt in Liebe nahen. O Liebe, Urgewalt, o unerschaffene Begeisterung zu allem guten Werk, hier ist dein Ebenbild, die schöne Daphne, die Seele ihre zu der Begegnung stärk, begegnet sie dem Gott der heißen Flammen, dass sie nicht schmilzt in pures Nichts zusammen. O Liebe, Urgewalt, o unerschaffene und hochgepriesene Macht mit Schöpferstärke, hier ist dein Ebenbild, die schöne Daphne, gib, dass sie eines Gottes Liebe merke. Empfange, Daphne, meiner Liebe Licht. O Süße, Süße, o entflieh mir nicht. Halt ein, o Daphne, wer kann das verwinden? Jungfräuliches Entschwinden deiner Schöne. Ich möchte Ruhm und Ehre um dich winden, meinen Sang mit einem Lorbeerkranz dich kröne, ich preise dich der Charis gleich, o Maid, in Aphrodise Schau und Sterblichkeit. O weh, weh, seufzte Cynthius, wie sich das schwere Schicksal wiederholt. Des Sonnengottes flammensüßer Kuss, die Jungfrau nicht entflammt, die keusch und hold, ersehnt nicht des Apollon Liebeslabe, nein, nur Prophetentum und Sehergabe. Was wollt ihr sehen, o ihr Seherinnen? Was soll die Reinheit, o ihr Jungfrauen rein? Mögt ihre nicht Cynthius wie Feuer minnen und nicht wie Glut in seiner Flamme sein? Zeus hat umsonst das Leben euch gegeben, das ihrer soll seines Sohnes Kuss erstreben. Kassandra, asiatische Prophetin, den göttlichen Kuss hast du zurückgewiesen. Ah weh, ah weh! Dein Los geschrieben steht in den Schicksalstafeln auf Olympus Wiesen, dem ich als Zeus Sohn zu gehorchen habe. Ich geb dir, was du willst, die Sehergabe. Ich geb der Seherinnen Charisma, Kassandra, dass sie schau das Werk der Charis und ihres Ebenbildes Helena und schau, wie durch den Ehebruch des Paares das asiatische Gefild entleert, von Krieg und Brand und Troja ganz verheert. Dann soll Kassandra Prophezeiung schäumen und die Trojaner vor der Venus warnen, die sagen werden, hören, lass dein Träumen, die höhnisch vor dem Zelt Kassandras harnen, und sie, die allerheiligste der Schwestern, als Hure oder blöde Närrin lästern. Sie teilt das Schicksal jeglicher Propheten, die wertgeschätzt sind weniger als Toren, die Schuldigen verachten heiliges Beten und gehen so in Feuersbrunst verloren. Ohnmächtig siehst du es, das muß geschehen, sprach Cynthius. Wer darf ihm widerstehen? Ilias von Josef Maria von der ewigen Weisheit, die Himmelskönigin. O Göttermutter Hera, Himmelskönigin, war treue Hüterin dem Volk der Griechen, die in dem Kriege mit der Rache sind, in dem Gewühl zerfetzter Leichen kriechen, an dem sich fett die Leichenwürmer blähen, darum die Griechen zu der Göttin flehen. Zeus waltete auf Idas Gipfelhöhe und widerstand dem griechischen Begehren. Er sah die Griechen Krieger an wie Flöhe, die sinnlos gegen Schicksalsmacht sich wehren. Doch Jupiter war auch das Schicksal immer, wie ewige Nächte ohne einen Schimmer. Die Himmelskönigin beschloss zu wirken, für ihre Griechenkinder einzutreten. Zu Zeus in den ideischen Bezirken wollte sie als seine Braut fürbittend beten, dass er aus reiner Großmut ohne Gleichen durch Hera ließe sich das Herz erweichen. Wie aber könnte Göttervaters Zorn besänftigt werden anders als mit Liebe. Darum goss die Salbe sich aus einem Horn, Gewürze rieb sie durch die Pudersiebe, zyprischen Henna färbte sie in Nächten in ihre langgelockten goldenen Flechten. Der Himmelskönigin geliebte Mägde im Elfenbeinpalaste strichen Leiern, davon sich rot auf ihrer Wange regte, dass man sie musste transparent verschleiern. Denn voller Süße war das Lied der Musen, melodisch fiel der Schleier auf den Busen. Aus diesem Busen war der Sternenstrom gespritzt, als Herakles so stark gesogen. Ein myrrhebunker liebliches Arom im Tale zwischen der Gebirge wogen. Dann aber schloss das blaue Kleid am Hals die wunderschöne Königin des Alls. Die Mägde nahten um der Füße Zehen mit heller Farbe purpurrot zu malen, dann aber war der Fuß kaum mehr zu sehen und hold verborgen in den Goldsandalen, in denen sah das Himmelreich sie wandeln, auf einem Teppich weißer Blüter Mandeln. Die Himmelskönigin trat herrlich ein in ihrer Freundin duftendes Gemach, die sie als ihr geliebtes Töchterlein mit süß gestimmtem Stimmenton ansprach, Adonis Liebste, Anadyomene, im schönen Auge ihrer Trauerträne. Geliebte Freundin Anadyomene, du Traum gesprossen aus des Vaters Samen, das Lieblichste an dir ist deine Träne, die ach so sehr betört Vulkan den Lahmen, doch schöner noch als deine Träne findet, jedweder deinen Schoß, der alles bindet. Verzeih, du wunderschöne Aphrodite, himmlisches Mädchen aller Träume Maid, ich meine nicht des Schoßes heimliche Blüte in deiner himmlischen Jungfräulichkeit, ich meine den Gürtelgold um deine Lenden, den nie berührt ein Mensch mit seinen Händen. Von allen kunstgewirkten Meisterstücken Vulkanos ist dein Gürtelband das Beste, erhält des Weltalls tobendes Entzücken, gleich sanfter Turteltaube in dem Neste, das ausgelegt ist mit dem weichsten Moose. Da blüht jungfräulich rein die rosa Rose. O Süßeste, o mehr als Nektar Süße, den Gürtel gib mir für den König Zeus, dass ich mit deiner Anmut Jovis grüße, betöre Jupiter mit deinem Reiz. Und Venus ließ den goldenen Gürtel sinken und ihre schlanken Schenkel bebend blinken. Und mit der Liebe goldenem Zaubergurt ging himmlisch hold die Himmelskönigin und nahte bald der Lethe schwarzen Furt und trat mit einem Ruf zu Jovis in die schauerliche Halle schwarzer Nacht, der Morpheus an umrankter Pforte wacht. Um Griechenland zu helfen gegen Troos ging heldenhaft die Himmelskönigin zum düsteren Todesengel Thanatos. Sie wagte es, weil ihrer Seele Sinn von allem Fluch und Makel unberührt, so daß der bittere Tod sie nicht verführt. Und Charon lenkte sie mit seinem Ruder in Morpheus mohnumblühte Residenz. Der Gott der Träume war des Todes Bruder, die Wangen blühten wie der Mohn im Lenz, hielt er mit Mohnmilch angefüllt sein Horn, darin Menschen und der Götter Träume bohren. Da sprach die hehre Himmelskönigin zu jenem selber Traumes trunkenen Morpheus, gib eines Traumes blumenreichen Sinn und einen Reim mir aus dem Buch des Orpheus und alles schön aus der Träume Meeren und Nymphen niedlich nicht mehr zu verklären, gib mir die Sinnlichkeit mit ihrer Feuchte und schönsten Weibes Herrlichkeit und Pracht und gib mir eine wundertätige Leuchte und einen Stern zu leuchten innerer Nacht. Und gib mir weiße Milch von roten Mohnen, und zumeist gib vom Elysium Visionen. Wen willst du mit der Milch des Mondes würzen und selig senken in die Trunkenheit? Ich möchte Zeus mit einem Traum bezirzen von wundervollen Zaubers Seltenheit, will so besänftigen des höchsten Zorn. Und er gab Morpheus ihr das rote Horn. So mit dem Zauberband der Aphrodite und mit des träumerischen Gottes Horn, aus einer einzigen purpurroten Blüte ging sie zu Sänftigen des Königs Zorn, der auf dem Berge Ida grimmig wachte, ob Asien Europa siegreich schlachte. Er sah die Himmelskönigin sich gürten mit goldener Schnalle der Urania, der würde trunken von dem Duft der Myrten und dächte nimmermehr an Helena, denn alles Irdische war nur ein Gleichnis, das Unaussagbare ward ihr Ereignis. Da ihr die Himmelskönigin im Glosen glühender Liebe sah, doch schöner Traum, ein Wunderwerk aus Milch und Schnee und Rosen, aus ihren langen Locken troff der Schaum, der wollte nie mehr, hätte er sie erblickt, ein anderes Schauen, so wäre er verzückt. Kam doch zu Aphroditens Gürtelschnalle und zu dem losen Fall der Gürtelenden, die Milch des Mondes aus des Morpheus Halle, die floss von ihren Locken zu den Lenden und barg in höchster Schönheit die Gebärden. Kann eine Göttin noch verherrlicht werden? Und mit des Mondes Blüte purpurrot berührte Hera ihren milden Mund und sang wie Traum und wie glückseliger Tod und wie der Schwan elysischen Teiches und wie als Schicksalsmutter göttlich greulich und wie die Nacht des Urbeginns jungfräulich. O Zeus, du Herrlichster des Himmels, erhöre du mein Flehen für die Griechen, sieh, wie sie in der Wildheit des Getümmels dich Weihrauch ihres Glaubens lassen riechen, gib ihnen Freude, Frieden, frommen Sieg. Jovis erhörte sie, der Weise schwieg. Ilias von Josef Maria von der ewigen Weisheit. Hektors Tod. Vulkan schuf dem Achilleus seinen Schild, der fast so schön wie Venus Zauberband. Er bildete ein blühendes Gefild mit Bergen und mit Lämmerweideland und Hügelhängen, da die Ziegen meckern und blaue Blumen in den goldenen Äckern. Er schuf des wilden Mittelmeeres Wogen, Regenbogen, bunte Silberfische, Delfine und Tritonen fortgezogen mit weißen Schwänen zu Neptunus Tische, wo sie den Quell des Ozeans gesucht und speisten des Neptunus Meeresfrucht. Er schuf den Himmel mit Orion wild und wie Plejaden sich dem Jäger wehren und schuf der keuschen Jungfrau reines Bild und schuf den Meeresstern im großen Bären und gab des Orphos Lyra ihre Bahn nahe der weißen Vega und dem Schwan. Dann baute er Arkadiens Gefilde mit blauen Blumen, roten Rosen, Myrten, myrtengekränzten Nymphen Anmut milde, mit ihren Lieblingen, den jungen Hirten, die Eichenlaub sich in ihre Locken drückten, die Nymphen mit dem weichen Flaum entzückten. Da schuf er auch der Nymphen schönstes Bild, die melische Maid des Mittelmeers Ephyre, ihre naht ein verliebter Sänger mild und sang Gesang, auf dass er sie entführe, auf seiner Liebe schwinge, auf den Fährten Eratus in Elysens Wonnegärten. Und schließlich bildete der Gott Vulkan der Venus Hochzeit mit Dionysos, der Rose mit der Rebe. Alle sahen Achilles Waffenschild vor Pergamos ihn schirmen, denn ein Gott war seine Wehre. Den Prinzen Hektor mordete sein Speer. Achilles jagte Hektor um die Stadt. Sie kreisten dreimal um den Wall von Tros. Achilles war verwundet, Hektor matt. Ein starker war der Prinz von Pergamos, ein stärkerer Achill der Myrmidon, war er ja einer Meeresgöttin Sohn. Der Falke stürzte nach der Turteltaube und schlug den Schnabel in den weißen Busen, dass er der Taube Blut und Leben raube und mache sie zum Sang der Klagemusen und den Zypressen zum Geheul und Zedern. Darin verlor die Taube ihre Federn. Der starke Hektor sank zum bleichen Staube und war bereit zu seiner Totenfeier. Der Falke schlug die weiße Turteltaube, das reine Lamm ermordete der Geier. Den Speer umwendete in Hektors Wunden, Achill den Leib zu geben wilden Hunden. den Vögeln auszuliefern und den Hunden, den königlichen Körper Hektors in zerfetztem Zustand und mit blutenden Wunden, das stand dem wüsten Tier Achill im Sinn, sich für des Freundes Patroklos Tod zu rächen, dem Hektor nahte das Genick zu brechen. Und Hektor stöhnte laut, gib mir ein Grab, dass Troja meinen Leib verehren kann, weil ich gekämpft für Asiens Freiheit hab und mordete dem Feinde 1000 Mann, die kamen alle wegen Menelaos, Gemahlin Helena, der Braut des Chaos. Achilles höhnte nicht, für alles Gold von Asien und Indien geb ich ein Grabmal dem trojanischen Unhold, der mir in tiefster Seele widerlich, vielmehr empfange meines Schwertes Streich, Hektor, und fahr hinab ins Totenreich. Hekuba sah von Trojas Mauern aus den Mord an dem geliebten Sohne Hektor und ward erfasst von wildem Weh und Graus, als sie ihn liegen sah im purpuren Nektar kostbaren, edlen, königlichen Blutes. Mein Kind, in seinem Blute ruht es. In seinem Blute schwimmt mein lieber Sohn, in dem Ambrosia des Blutes rot, ein Spott Dämonen, allen Feinden Hohn, floh mir mein bestes Leben in den Tod, floh meine Seele in des Hades Schlund. Ach, vor den Wunden Hektors bin ich wund. Die Waffe des Peliden soll sich bohren mit aller Schärfe eines griechischen Schwerts und fluchbeladen und dem Tod verschworen in einer mitleidvollen Mutterherz. Vom Feuerpfeil des Bösen schmilzt wie Butter in nichts zusammen dies Herze einer Mutter. Dämonen haben meinen Sohn verdorben, die aus dem Hades stiegen, die Dämonen. Ja, durch Achilleus Waffe ist gestorben, mein Prinz gemordet durch der Myrmidonen Anführer. Weh, ich nenne ihn das Tier, das raubte heut den Allerliebsten mir. Kennt einer einen Schmerz so weh wie meinen, da Troja heute öd liegt und verlassen, und Klageweiber auf den Mauern weinen, und die Schakale streichen durch die Gassen, und schwarze Wogen brüllen an der Küste, und alle Mütter schlagen sich die Brüste, und alle Weiber raufen sich die Haare, und schreien Jammer, Elend, Not und Weh. Der Prinz von Pergamos ist tot, der wahre Sohn Asias, o sing Melpomene, o lass es schauern deiner Leierseiten, und sing dem Himmel einer Mutter Leiden. Andromache des Prinzen Hektor Braut, das schöne Weib, das warme Weib, das weiche, aus ihrem inneren Gemache schaut und stürzte gleich zu des geliebten Leiche, sich mit dem blutigen Staube zu vermählen, dass ewig einig wären ihre Seelen. Und jenes Diadem, der Schmuck der Locken und jener transparente Seidenschleier, geziert mit purpurroten Blütenglocken, geschenkt der Venus zu der Hochzeitsfeier, entsanken ihr und sanken in den Staub. Wie schrie sie, allen Trostesworten taub. Wie warf Andromache die Nektarsüße mit ihrer aufgelösten Lockenflut sich auf des blutbenetzten Hektor Füße und küßte jeden Tropfen von dem Blut, als woll sie mit dem Blut sein Leben trinken und dann mit ihm ins Reich des Todes sinken. Wie strömten reichen Schwalles ihre Tränen, wie war durchbohrt ihr Niere, Herz und Leber, so schrie und weinte einstmals Anna Diomenen, als ihr Adonis ward vom bösen Eber zerschlagen und zerrissen und zerfetzt. Wie Charis sich an Andromache entsetzt, o Hektor, Hektor, o mein lieber Hektor, wie blutgeräutet deines Leibes Marmor, o deines Bluts Ambrosia und Nektor, sagt Götter, herrscht im Hades reiche Amor, dann soll es Amor zueinander führen, im Jenseitsreich uns ewig bräutlich zieren. Den Toten küsse ich mit meinem Mund, press meinen Busen heiß an seine Brust, ich liebe ihn aus tiefstem Herzensgrund, und stärker ist der Liebe himmlische Lust als Hades Macht, ich geh mit Hektor um, in Liebe ewig im Elysium. Ilias von Josef Maria von der ewigen Weisheit, Penthesilea. Die Tochter Marboros kam vom Pontus an, nach Troja von dem Strome Thermodon. Die Tochter Mavors kannte keinen Mann. Wie sollte sie da gebären einen Sohn? Denn sie war Amazonenkönigin, jungfräulich kriegerisch war all ihr Sinn. 12 Amazonenjungfrauen waren mit Penthesilea, ihrer Königin, die eine Herrin in der Mitte schritt, Sklavinnen um sich, also trat sie hin zu Pergamas Gebieter Priamos und sprach: Herr, ich zertritt den Feind von Troos. Sie war so golden strahlend wie Auroren in ihrer Morgenröte Rosenkranz, wenn sie umgeben von den goldenen Horen im Orient beginnt den Reigentanz und dann von des Olympus Höhe schwebt und alles rings in Purpurblüten webt. Bellona war sie ähnlich in dem Erz, wallende Locken quillend aus dem Helm. Da sah sie Eros, da war je das Herz und böse Glut versetzt dem kleinen Schelm. Und da er sie nicht haben konnte, drum beschloss Cupido ihr Martyrium. In ihren Zügen war die Schrecklichkeit des Männermordens wunderbar gemischt mit schönster femininer Lieblichkeit, an deren jeder Jüngling sich erfrischt. Holdselig lächelten die Lippenrosen. Cupido wollte küssen, küssen, kosen. Die Wimpern waren Morgenröte-Wimpern und schleierten die blauen Augenstrahlen. Der keuschen Nikokett die Wimpern klimpern. Schamröte sah man auf die Wangen malen. Schneewangen rötete das Scharlachblut, erfasste jene Jungfrau Zorn und Wut. Die Amazonenkönigin erfuhr im Traum, im Schlaf Minervas heilige Befehle. Sie rührte an der Jungfrau Göttin Saum und einte mit der Göttin ihre Seele und war entflammt von wunderbarem Feuer und zog ins kriegerische Abenteuer. Von Silber war und Elfenbein die Scheide, da rein du Königin die Waffe packst. Das Schild war weiß wie Mondlicht oder Seide, zweischneidig war der Jungfrau Doppelaxt, bestrahlte sie in ihrer Rüstung Stahl wie Jovis Blitz und seines Zornes Strahl. Und mit der Amazonenkönigin zog Jungfrau Klonia zum Waffentanze und gab sich ganz dem Männermorden hin, bis sie Menippus mit der langen Lanze durchbohrte und die Männin niedersank und blutgerötet war ihr Busen blank. Penthesilea schlug Menippus gleich die kriegerische Hand von seiner Rechten. Bremusa kämpfte glut- und eiferreich mit Idomeneus. Da sie beide fechten, bohrt er das Schwert in ihren linken Busen, die einzige Brust der Kriegerin Bremusen. Die Kriegerin Euandra ward getötet und auch die Amazone Thermodesse vom Griechen Meridones Blut gerötet und niemand las den Frauen Totenmesse. Man ließ die Leiber für die Geier greulich und ihrer Mutter Gea Schoß jungfräulich. Durch Ajax Schwert der Hand sank Derione, Alkibia sank hin, Derimachreia verströmte Blut gleich purpurrote Mohne, Bellona holte heim sie, Kytheraia gab ihren Seelen Heimat auf der Insel der Liebe an lebendigem Gerinsel. Wie eine schlanke schwarze Pantherin, als Löwin aus dem Land der Äthiopen, als Leopardin zog die Königin zu dem gehörnten Bock der Antilopen, den sie in Glut und Rasen fressen will, dem der blauen Meeresgöttin Sohn, Achill. Achill schrie: Königin Penthesilea, wir stammen ab vom Donnerer des Himmels, leben und weben in dem Sohn der Rhea, der in der Nacht des kämpfenden Gewimmels uns beisteht mit des Donners steinernem Hammer. Willst du uns schlagen, suchst du deinen Jammer. Da warf Achilles eine lange Lanze, die unbezwingliche in wilder Wut, die blitzte durch die Luft in ihrem Glanze und öffnete der Königin das Blut, das ihr entfloß, das leidgewohnte Schwarze. Doch schnitt den Faden noch nicht ab, die Parze. Ihr Auge hüllte sich in Finsternis, die Doppelaxt entsank der Jungfrau Hand, die sich ermannte, sich zusammenriß, dem Tiere bis zum Tode widerstand. Die Heldin dachte nicht daran zu fliehen, sie hob die Hand, erneut das Schwert zu ziehen. Achilles sah der Amazonin Mut und Jungfrauenstolz, sie wird sich nicht ergeben. Da badete er sein Schwert in ihrem Blut und raubte ihre das gottgeliebte Leben. Da hatte durch die Hand des Griechen Heros der Heldenjungfrau los besiegelt Eros. Der Amazonenvater Mavor weinte, das Griechenland die Jungfrau so erniedrigt. Du böser Eros, weil sie sich nicht einte, hast du mit Schuld ihre deine Lust befriedigt. Du Feind des Reinen, Träne über Träne, weinte der Freund der Amme Diomene. Maros, geliebte Aphrodite, trat zu ihrem kleinen Sohn, dem Gotte Amor. Die Schönheit gab der Liebe einen Rat. Verkläre du des Jungfrauenkörpers Marmor, dass jeder sie die Allerschönste nennt und auch Achill in Liebesglut entbrennt. Und da ließ Eros einen Flammenschein auf ihren bleichen, fahlen Wangen fallen. Die röteten sich glutenrot wie Wein. Aus seiner Wabe ließ er Honig wallen, so ließ er lächeln ihre bleichen Lippen, als tät sie Nektar von Elysium nippen. Dann ließ er Tropfen sieben reine Tränen und ließ sie fließen durch die Wolken nieder, betropft vom Auge einer Diomenen und Perlen an den Wimpern bleicher Lieder, als Zeichen einer selig süßen Trauer. Achill erfasste da ein heißer Schauer. Wenn ihn die Krieger auch als Toren höhnten, er sank zum Staub in lauter Liebestränen, die Lippen küssten der vom Tod verschönten, an Schönheit ähnlich einer Diomenen, zur Feindin Ehren Liebesglut entbrennt, erweihte ihr ein Marmormonument. Sie möge ruhen in einer Königsgruft, und sterblich sei ihr Leib, sei balsamiert mit Myrrhe, Myrrhe, Weihrauch gebe Duft, und Gold und Silber Schmuck die Jungfrau ziert, und ihre Gruft verzieren Götterbilder, bei solcher Ehre wird das Sterben milder. 12 Jungfrauen legte man an ihre Seite, einbrüstige junge Frauen mit Pfeil und Bogen. Achill ist es in tiefem Seelenleide, allein zurück zu seinem Zelt gezogen, Gebet zu Zeus aufsenden für die Freundin, die allerliebenswerteste, die Feindin. Ilias von Josef Maria von der ewigen Weisheit. Tod des Paris. Im Kriegsgewühl wird Paris auch verwundet. Er siechte elend auf dem Krankenbett. Wie viele Stunden sind mir noch gestundet, mein Arzt? Und wer macht mir die Schulden wett? Und wer reicht mir nun den Olivenkranz des Friedens, führt mich zu Elysens Glanz? Mein schöner Leib, von vielem Volk gepriesen, bewundert als das Lieblichste, wird modern im Staube und wird auf Elysens Wiesen mir meiner Seele ewige Flamme lodern, die doch verursacht mit den bösen Trieben, ist kein Stein auf dem anderen geblieben. Zurecht fällt meine zu verliebte Seele der Schmerz an und das leibliche Verwesen. Wie weh wird mir, gedenk ich all der Fehle. Von Disteln hab ich Stacheln nur gelesen und hab doch mit des Herzens Kraft gesucht, der Göttin Willen und der Liebe Frucht. Vor Traurigkeit der Seele schlief er rein, des Schlafes Balsam linderte die Schmerzen. In seinem Traume sah er Sternenschein, der Jungfrau Sterne flammten ihm wie Kerzen, den Leib verließ die Seele und stieg leicht, bis sie der Parzen dunkles Haus erreicht. Rache, es war mit Klotho nicht zugegen. Allein die Urgroßmutter Atropos sah er die Schere in der Hand bewegen und jenen Faden halten, da er das Los des Lebens und des Todes Paares war, und Tod war vorbestimmt unwandelbar. Und Atropos erhob die dünne Stimme und sagte zittern greisenhaften Tones: Entfliehen kann man nie des Todes Grimme. Du aber, Paris, suche du Enones Barmherzigkeit, die deine erste Liebe, dass sie auch deine letzte Liebe bliebe. Am Morgen nach dem Parzentraum erhob sich Paris noch an allen Gliedern matt, aus Eos Schoß ein Schwall von Rosen stob, als Paris unerkannt verließ die Stadt. Verwundet und beschwert am Stabe hinkend, sah er den Phöbos überm Ida blinkend. In seines Schicksals Traum verloren, schwankte zu des ideischen Gebirges Weiden der Prinz von Troja. Seine Meinung wankte, ob ihm die erste Liebe seine Leiden und seinen bitteren Tod versüßen würde. Da kam er schon zu einer Hirtenhürde. Und bei den lieben Lämmern sah er sie, die wunderholde Hirtin seiner Jugend. Ihr Kleid wie Schnee floss hin wie Melodie und war nicht ganz so weiß wie ihre Tugend. Er sah sie an und lächelte, verlorene Träume, wie er sie dereinst erkoren. Wie einst fiel ihr das Haar so dunkelblond und blickte auch ihr Auge noch so grün. Im Osten Phöbus stand am Horizont, umleuchtete die Schöne mit dem Glühen der ersten Liebe und der Sonne Glosen, im Herzen Paares blühten rote Rosen. Enone, sprach er, herrliche Enone, gedenkst du unserer Liebe auch einmal? Du tauchst mir oft aus meiner Träume, Mone, und denk ich dich, sind alle andern Qual. Denk deine Reinheit, ich fluch ich der Triebe des Fleisches und verehr die erste Liebe. Enone sah ihn an mit hartem Blick. Was träumst du eitel die Vergangenheit und sehnst in deinen Träumen dich zurück? Häng lieber dich ans transparente Kleid der Helena von Sparta, ihre Vollbrust war Trojas Untergang und deine Wollust. Geh fort von mir und sterbe, sprach Enone, und sprach es wie des Schicksals Urteilsspruch. Und Paris wankte unter ihrem Hohne, und Paris wankte unter ihrem Fluch, und wankte heim nach Pergamos zurück, starb unter Helenas umwölktem Blick. Er hauchte die verliebte Seele aus, am Herzen mehr noch als am Fleische wund. Ein Jammer klang aus seiner Mutterhaus, und Helenas so dattelsüßem Mund entströmten allertraurigste Weheklagen und Jammerschreie nimmer auszusagen. Sie schlug sich ihre Brüste, ihre Pracht. Mit ihren Fäusten schlug sie sich den Schnee, den weißen Marmor, rief die schwarze Nacht, dass sie bedecke ihrer Seele weh. An dieser Brust hat Paris einst gehangen, nun beißen in den Busen giftige Schlangen. Sie raufte sich die hennabraunen Locken und riss die aufgelöste Lockenflut, die Atemstöße jagen, fliehen, stocken, vergleichbar der Mänade wilden Wut ist ihr Gemüt, die sie vor Trauer wütet, denn wieder wie die Nacht des Elends brütet. Aus ihren dämmerblauen Augen schlitzen und aus dem Schimmer herrlicher Juwele kristallene Blitze der Verzweiflung blitzen, kristallene Trauertränen in ihrer Seele, die strömen schweren Schwalles auf die Wangen, an denen Paris Mund der Angst gehangen. Weh mir, rief Helena von Sparta laut, ich bin berufen zu dem schwärzesten Elend, von Zeus berufen zu des Todes Braut. Ich ward des Todes Gattin, als sie wählen, die Liebe mich dem Prinzen Paris einte. Die Schöne wie Kastaliens Quelle weinte. Im Himmel aber sah die Göttin Chars, im dritten Himmel die Urania, den toten Leichnam ihres Lieblingspaares und todgleich die geliebte Helena und trat voll Mitgefühl zu ihrem Sohne, des Amor gleich erreichtes Herz Enone. Und Eros spannte seinen Flammenbogen, die Flammenspitze in den Honig tauchend. Die Liebespfeile sind sogleich geflogen ins Herz Enone, welche Seufzer hauchend in törichter Verliebtheit leise lachte und weinte laut, da sie an Paris dachte. Wie war es doch, als ich zuerst gesehen den Jüngling, jenen Hirten Alexander, der kann dem Gotte Amor widerstehen. Selbst in des Lebens irrendem Mäander ging meine Liebe mir zu Paris nie verloren. Wehe mir, Enone schrie. Er stützte fort sie aus dem Weidegrund, gemischten Fühlens, Liebeslust und Trauern, in jedem Falle Seufzer um den Mund, so eilte sie und kam zu Trojas Mauern, da Troja nur noch als Ruine ragte, dann es laut um Paris, Paris klagte. Der Totengräber kam von Pergamos und schichtete das Holz zum Leichenbrand, den Prinzen trage Feuer fort von Troos, zum Vater Äther in ein besseres Land, und Westwind weh rauchen Asche milde, fernhin in das hesperische Gefilde. Unselige Enone, Seligkeit ist mir allein der Liebestod der Glut, mit Paris sterbe ich am Liebesleid, nie löscht das Feuer meiner Tränenflut, seit Eros Feuer meine Seele würzte, und so Enone sich ins Feuer stürzte. Ilias von Josef Maria von der ewigen Weisheit. Kassandrens Tod. Ach weh, du herrlicher Laokoon, wie fielen dich die nassen, glatten Schlangen des Meeres an. Die Kraft schwand dir davon, als Urgewalten feuchter Tiefe rangen mit deinem Leben, dass du dich ergabest, als ob du keine Kraft mehr in dir habest. Was soll man tun auch gegen solche Zungen, wie sie an diesem nackten Leibe leckten, was gegen solche Schlangen, die sich schlungen um dich, die in dem Schillerkleide steckten, aus dem sie sieben Male sich gehäutet und dich in deinem Fleische ausgebeutet. Du standest in der nackten Schlangenbahn, von ihrer Doppelzüngigkeit umwoben und ihrer Todeswollust, wie ein Mann im Kampfe gegen Fleischeslust gestorben, bist du gesunken, noch die Schlangenwallen mit ihres Trojas Mauerwall gefallen. Und durch Odysseus List mit jenem Pferde, der wilde Ajax stürmte einen Tros, brandschatzte Asiens geweihte Erde und jagte die Prinzessin Pergamos, die Seherin Kassandra, welche fleuchte und atemlos vorm Bild Minervas keuchte. O heiliges Palladium, o Bund des Höchsten von Minerva uns gegeben, ich küss dein Gold mit meinem keuschen Mund, dabei mir meine Lippen zittern, beben, berühre ich mit keuschem Jungfrauenkusse den Schatz inmitten goldner Geniusse. Minerva rufe ich die Jungfrau an, die aus dem Haupte Zeus entsprungen rein, bewahre mich vor jenem wilden Mann und lass mich unversehrte Jungfrau sein, erhalt mir die Jungfräulichkeit, und muß ich darum auch hinab zu Lethes Fluss. Der Völkerhirte Agamemnon trat in der Minerva-Tampel. Seine Leute verharrten vor dem Tore nach seinem Rat. Der Hirte nahm die Jungfrau sich als Beute. Entflohen war die Schönheit Helenas nach Mizraim vom Manne Menelas. Und Troja war in Schutt und Staub gesunken, und auf den Trümmern rauchten bleiche Qualme. Die Griechen hatten Trojas Blut getrunken und kränzten nun sich mit der Siegespalme und rüsteten zur Heimfahrt ihre Flotte und weihten ihre Fahrt dem Meeresgotte. Der Völkerhirt, ein Mann von bestem Schliff, nahm sich Kassandra mit als Kriegesbeute und führte sie gefesselt auf das Schiff, dies nur zum Schutz der Jungfrau vor der Meute, die hätten die Trojanerin geschändet, die Parze nun Kassandras Schicksal wendet. Kassandras Bruder aber, der Aeneas, war vor dem Griechenheer aus Tros geflohen. Er rief zu Charis und dem Sohn Rheas, zu Zeus dem Allgewaltigen und Hohen, sah Trojas Qualm verwehen mit den Winden und seine Schwester mit dem Schiff entschwinden. Aeneas rief in seiner Frömmigkeit zu der Geliebten des Anchises, Charis, Göttin der Liebe, hüte du die Maid und scheine über ihr als Stella Maris. Und segne sie als Stella Matutina, dass sie bestehe als heilige Virgina. Die Füchse haben Gruben, Tauben, Nester, doch wo soll dein Aeneas heute ruhen? Wenn ich auch ruhelos, so ruh die Schwester in deiner Gnade, Charis, sicher nun und immer da, wohin ihr Stern sie leitet, dass deine Güte immer sie begleitet. Und Agamemnons Flotte kam nach Haus, da seine Klytämnestra sie empfing. Die Gattin ging zum Ufer Kai hinaus, als ob sie sehr an ihrem Gatten hing, geschmückt wie eine lockere Kokotte, erwartete sie im Hafen die Flotte. Und Agamemnon trat von seinem Schiff, bestieg den triumphalen Königswagen, mit ihm ein Bild von allerreinstem Schliff und einer Reinheit nimmer auszusagen, der reine Jungfrau Göttin Ebenbild, wie Seherin Kassandra Anmut mild. Der Klytämnestra schwarz verwirrten Haares, die makellose Seherin erblickte, in einem schwarzen Augenblicke war es, Kassandras machter Tod, was sie verzückte. Ja, Klytämnestra grimmig war wie Parther und Meder und beschloss der Jungfrau Marter. Kassandra sah in ihre die Buhlerin, die hasste makellose Jungfrauenschaft, da sah dem Tod ins Aug die Seherin und flehte an Minerva um die Kraft, im Augenblick und in der Todesstunde, wenn tödlicher Hass sie auf den Tod verwunde. In jenem Augenblick erschien Athene mit holdem, damenhaftem Hauptes neigen. Ich wandle in ein Wunder deine Träne und deinen Tod in einen Freudenreigen und führe deine Seele in die Ferne, in das platonische Athen der Sterne. Und in der Nacht trat Klytämnestra ein, mit ihrem Bohlen, einem bösen Strolch, in ihres Gatten Busen bohrte ein. Und in Kassandras Herz den scharfen Dolch, die Buhlerin, und lachte laut abscheulich. Kassandra starb Martyrium jungfräulich. Doch Klytämnestras Seele schwarz wie Pest ward eingeholt von der Erinnyenrache. Mit einem Schwert durchbohrte sie Orest, der pythische Apollon und der Drache. Der Muttermörder konnte nicht entrinnen den schwarzen Rächerinnen, den Erinnyen. Sie jagten ihn den weiten Erdenplan in Schlangenhaut gekleidet, ihn zu geißeln, mit schwarzer Seelenangst und schwarzem Wahn, ihm schwere Selbstanklage einzumeißeln. In seinen Busen trieben sie den Hammer und nährten unablässig seinen Jammer. Treu stand ihm bei der treue Freund Pylades und sagte immer, trage nur dein Leid, es reinige dein Herz an Gott Gnades. Die Jungfrau, heiligster Jungfräulichkeit und Freundin aller Weisheit, aller Schönen, sie möge dein zerrissenes Herz versöhnen. Orest befielen die Verzweiflungen, die schwarze Furien ihm zugemessen, umzüngelt von der Hades Schlangenzungen, vernahm er nur Dämonen selbst vergessen, und wie besessen von Dämonenstimmen, schien ihm ein Gott ihm immer da zu grimmen. Er bangte sehr vor Jovis Grimm und Zorn und hatte eine letzte Hoffnung nur zu trinken aus Minervas Gnadenborn. Darum ging er nach Athen die Pilgerspur, wo er an Leib und Seele matt und lahm beim Tempel der Blauäugigen ankam. Mit blauen Augen sah sie in sein Herz. Der Blick sank in des Herzens tiefe Stein und brachte dem Zerrissenen voller Schmerz aus schöner Weisheit Quell das Seelenheil, vor Dankbarkeit ihm seine Tränen triefen, da kränzte er sich mit einer Schnur Oliven. Ilias von Josef Maria von der ewigen Weisheit. Cynthias Bild Iphigenia. Und ein Orakel hatte den Orest bestimmt, der reinen Jungfrauen Göttinbild, in einer Weihe und in einem Fest zu holen heim ins heimische Gefild. Diana schmachtete bei den Barbaren im Norden, welche kalten Herzens waren. So pilgerte Orest mit seinem Bruder, Pylades Bruder war er seiner Seele, und lenkte seines Wallfahrtsschiffes Ruder in Richtung Taurus. Meereskronjuwele verzierten ähnlich weißen Lilienblüten, wellende Lockenhaare Amphitriten. Phöbus Apollon gönnte sich die Ferien, die er durch langes Glühen sich verdient. Er wanderte ins westliche Hesperien in goldenen Schuhen, die Beine goldgeschient, vorbei an Herakles gigantischen Pfosten, der Hesperiden goldene Frucht zu kosten. Die alte Göttin trat in ihre Rechte, die große Göttermutter, Mutter Nacht. Dionysos mit den Mänaden zechte, und Priap zeigte seines Leibes Pracht, und folgte leichten Nymphen auf den Fährten, blaublühender, verborgener Freudengärten. Der golden glänzende Hyperion im Wasserbett lag traurig und allein, dieweil der karische Endymion Selene sah im silberweißen Schein. Pan schlummerte allein und Syrinx schlief dem Schilfe nah in Wassern still und tief. Pylades und Orest auf ihrem Boot auch schliefen in der blauen Muttermantel, erwarteten gemach das Morgenrot und neu des Sonnengottes goldenen Wandel. Nur eine ruhte nicht des Dichters Lyra, deren Liebe sang zur Grazie Ephyra. Am Morgen aber war das Boot gespült, durch göttlicher Gnade walten an die Küste von Taurus Amphitrite lustig spielt und Wogen wallen um der Göttin Brüste, die da wie Marmor weiß wie Schaum und Schmelz, die bettete sich in dem Moos am Fels. Da lag das Schiff der Brüder an dem Felsen und schaukelte in aufgeschäumter Flut, wie Schwäne schaukelten, die mit den Hälsen ergründeten die Tiefe wohlgemut, ob sich zumal ein bronzenes Schlänglein fand. Pylades sprang, Orest sprang an das Land. zum Tempel taurischer Diana wollten, Pylades und Orest alleine wallen. Am Horizont Gewitterwolken rollten und ferne Blitz- und Donnergrollen schallen, und übers Land brach eine Finsternis. O Artemis von Tauris, Artemis! O Artemis von Tauris, Cynthia! Gib du, dass wir dein taurisches Bildnis finden. Ihrer sind wir schrecklichen Barbaren nah, mit kaltem Glauben, fürchterlichen Sünden, die leben hier in Wollust und Gemeinheit und lästern oft dir die jungfräuliche Reinheit. Uns wies hierher einst die jungfräuliche Pallas, die Stimme sprach zu uns durch das Orakel, dass wir heimholen sollen, heim nach Hellas, die reine Jungfrau und Göttin ohne Makel, lass sie uns finden hier an diesen Küsten, o Jungfrau Artemis mit 19 Brüsten. Auf diesem Hügel, wo du einst erschienen, vor einem armen Bettler, steht dein Tempel, wo sie dir nun in ihren Sünden dienen, verleihen deinem Kult der Sünde Stempel. Du aber hilf, dass wir in unserer Schuld dein Bild befreien, hilf durch deine Huld. Und aus dem Heiligtum der Cynthia trat vor mit dunklem Blick die Priesterin, das war die Jungfrau Iphigenia. Zwar war Orest ihr Bruder, aber in dem Kleid der Priesterin erkannte er und durch die langen Jahre sie nicht mehr. Im reinen Rock und heilig weißem Hemde kam sie vom rituellen Opfer fest und sah die beiden stehen. Wer seid ihr, Fremde? So fragte sie Pylades und Orest. Die Mythen diese Fabel hier verwirren und zeigen schicksalslabyrinthisches Irren. Schließlich entdeckte sich Orest der Schwester, da er sein Schwesterchen in ihr entdeckte. Da feierte ein hohes Freudenfest er, und sie war hoch erfreut. Pylades heckte den Plan der Flucht aus dem Barbarenland aus und streckte Richtung Hellas seine Hand aus. Wir wollen fliehen, eilen wir zur Küste. Doch mit uns muß das Bild der Cynthia. Es träufle jede ihrer 19 Brüste des Segens Tau auf Iphigenia. Mit Iphigenia und Artemis entfliehen wir der barbaren Finsternis. So eilten sie zum Meere, zu dem Felsen, da ihre Taue angebunden waren. Sie hörten vor sich wilder Wogen wälzen, im Rücken aber schon die Schar Barbaren, die ihrer Göttin Bild behalten wollte. Jedoch die göttliche Diana grollte. Diana, stehend auf des Mondes Leuchte, im leuchtenden Gewande Cynthia, ließ sinken ihren Schimmer zu der Feuchte der Meeresflut auf Iphigenia und gab der Priesterin und reinen Maid Abglanz von ihrer göttlichen Herrlichkeit. Orest begehrte lange schon und immer, Diana einmal selber anzuschauen, da sah er ihren mondenweißen Schimmer und ihre süße Lieblichkeit betauen mit ihrer göttlichen Schönheit Abglanzbade, die Schwester, Ebenbild der göttlichen Gnade. Von Iphigenia war so verzückt Orest wie nie ein Freier je gewesen, und als er in ihr weiches Aug geblickt, war er an Seele und Gemüt genesen, denn in dem Auge jener reinen Maid sah er die Göttin in dem Sternenkleid. In ihres Auges keuschem Jungfrauenspiegel sah er hinschweben ewige Äone, die er durchzog auf der Begeisterung Flügel und trat bewundernd zu der Göttin Throne, mit einer Bitte nur, dass sie verschont sein Herz, die Göttin stehend auf dem Mond. Ja, auf dem Monde stand sie bloßer Füße, zu Füßen wand sich ihr der Python-Drache, da sprach die Jungfrau Göttin diese süße Ansprache an Orest. Mein Lieber, wache, berauscht dich nicht an Wollust, flehe, flehe, dass immer ich mein Bildnis bei dir sehe. Schau her, Gott Cynthius leiht mir sein Kleid, denn dieses Licht hab ich nicht aus mir selber. Dir will ich Göttin, Mutter sein und Maid. Dir geb wie Wabenhonig sein, dir gelb wie Wabenhonig sein. Doch gelber ist mein geliebter Bruder, meine Wonne. Von ihm hab ich das Licht, vom Gott der Sonne. Und siehst in meinem Leuchten du sein Licht, dann findest du in seinem Licht den Blitz. Der Blitz, der aus dem höchsten Himmel bricht, erleuchtet ihre des Vaters Jove Sitz. Und auf die Knie sank Iphigenia, anbetete vor Serpientia.